Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Sehr gern zeige ich Ihnen unseren Calvin-Wein. Kommt aus Franken, ein Boxbeutel. Der hat erstmal einen schönen Titel, In Calvino Veritas. Also in Calvin ist Wahrheit, bei Calvin ist Wahrheit, im Wein sowieso, wie man weiß. Wie, ein Wein benannt nach Johannes Calvin, diesem hager und streng wirkenden Reformator? War es nicht Johannes Calvin, der Alkohol verboten hat, vor knapp 500 Jahren in Genf, und tanzen Theateraufführungen und Gesellschaftsspiele gleich mit? War Calvin nicht die personifizierte Spaßbremse der Reformation, und jetzt ziert das Konterfei dieses spröden Kirchenmannes ausgerechnet einen Frankenwein? Mit dem Boxbeutel in der Hand wirbelt Jörg Schmidt die Klischees über Johannes Calvin heilsam durcheinander. Als Generalsekretär des Reformierten Bundes in Deutschland gehört er zu den Verwaltern des geistigen Erbes des Genfer Reformators. Man unterstellt ihm ja manche Dröchheit, würde man bei uns im Ruhrgebiet sagen. Der Wein ist zwar trocken, aber schmeckt, und Calvin war eher ein Freund des Weines. Er hat den Wein als gute Gabe Gottes gelobt und empfohlen und war vermutlich durchaus auch ein Weintrinker, wahrscheinlich eher ein Rotwein, aber den Franken kann man jedenfalls auch gut empfehlen. Vermutlich stoßen auch in Hessen viele reformierte Christen auf ihren bedeutsamsten Kirchenvater an. Am 10. Juli 1509 erblickte Johannes Calvin in der nordfranzösischen Stadt Noyon das Licht der Welt. Während seines Studiums in Paris knüpfte er Kontakt zu evangelischen Untergrundkreisen. Je mehr er sich mit dem desolaten Zustand der damaligen katholischen Kirche befasste, umso leidenschaftlicher wünschte er sich eine Reform der Kirche. Papsttum und Heiligenverehrung, Reliquienkult, Ablass und Fegefeuerangst, das alles waren für ihn letztlich satanische Versuche, den wahren biblischen Glauben zu verdecken. Als Glaubensflüchtling verließ er Frankreich und versuchte, hauptsächlich in Genf, die Kirche zu reformieren. Seine Aufgabe war groß. Die Kirche stand plötzlich ohne Bischof da. Ein Machtvakuum musste in evangelischer Weise gefüllt werden. Eifrige Evangelische hatten Heiligenbilder aus den Kirchen gerissen. Es gab keine Form von Reformation, schreibt Calvin. Alles befand sich in wüstem Durcheinander. Calvin verfasste eine Gottesdienstordnung und entwickelte ein Kirchenmodell, in dem Transparenz und kollegiale Leitung viel galten. Der Pfarrer war nur ein Verantwortlicher neben Lehrern, Presbytern und Diakonen. Entscheidungen wurden nicht in pfarrherrlicher Manier getroffen, sondern in einem Konsistorium per Mehrheitsbeschluss. Dieses eigentlich fortschrittliche Kirchenmodell bewahrte die Genfer Bürgerinnen und Bürger jedoch nicht vor kirchlicher Strenge. In manchen Angelegenheiten waren die Reformierten sogar päpstlicher als der Papst. Allzu menschliche Freuden gehen zu Lasten der Ehre Gottes, war Calvin überzeugt. Um sie einzudämmen, nutzte er zum einen das Instrument der Kirchenzucht. Wer nicht würdig lebte, sollte vom Abendmahl ausgeschlossen werden. Zum anderen erließ die Genfer reformierte Kirche strenge Sittengesetze. Übermäßiger Alkoholkonsum, aufwendige Kleidung, teure Feste, das alles war verboten und wurde geahndet. Bald war klar, die Genfer ließen sich das Tanzen nicht verbieten. Offen demonstrierten sie gegen Calvin und seine Mitstreiter. Seine Sittenstrenge lässt Johannes Calvin wenig sympathisch erscheinen, damals wie heute. Dass er selbst mal ein Glas Wein getrunken, vielleicht sogar genossen hat, hilft da wenig. Mir ist im Calvin ja das mit Calvin und Calvin-Wein und so, also mir sind auch manche Sachen etwas fern, würde ich mal vorsichtig formulieren. Matthias von Kriegstein ist Pfarrer in der Frankfurter französisch-reformierten Kirchengemeinde. Damit ist er Geistlicher an der ältesten reformierten Kirche Hessens. 1554 bat der wallonische Prediger Valéran Poulain für sich und 24 französisch sprechende Familien die Stadt Frankfurt um Asyl. Die Glaubensflüchtlinge erhofften sich, in der freien evangelischen Reichsstadt in Frieden ihren Berufen nachgehen zu können. Frankfurts Stadtrat erwies sich als weltoffen und fremdenfreundlich und gewährte den Protestanten Bleiberecht. Ihre Gottesdienste feierten sie zunächst in der Weißfrauenkirche, später errichteten sie eine eigene Kirche am Goetheplatz. Nach deren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg baute die Gemeinde ein eigenes Zentrum im Stadtteil Dornbusch. Wer heute das Tor an der lauten Eschersheimer Landstraße durchschreitet, findet sich in einem reich begrünten, stillen Innenhof wieder, eine Oase inmitten des Großstadtgetöses. An vielen reformierten Kirchen Deutschlands erinnern bunte Banner an den 500. Geburtstag Johannes Calvins. am Turm dieser ältesten reformierten Kirchengemeinde Deutschlands jedoch nicht. Einen Menschen zu ehren, auch wenn er für die Christenheit noch so Großes vollbracht hat, scheint auch Pfarrer Matthias von Kriegstein unangemessen zu sein. Woanders hingegen, in der Zentrale des Calvin-Jahres 2009, ist man um die Erinnerung an Johannes Calvin äußerst bemüht. Den 500. Geburtstag des umstrittenen Reformators hat die evangelische Kirche in Deutschland zum Anlass genommen, mit viel Aufwand und großem Etat Calvins zu gedenken. Eine eigene Projektstelle kümmert sich von Hannover aus darum, Calvin aus dem Dunkel der Vorurteile ins rechte Licht zu rücken. In der Mitte des Calvin-Netzwerkes steht Achim Detmers. Das ist weitestgehend bereits gelungen, dass viele Menschen sehr überrascht sind, wie modern, wie präzise und aktuell Calvin in seinem Denken ist. Wir haben unter unserer Internetseite calvin.de einen Terminkalender und der ist uns geradezu explodiert und wir wissen, dass viele Veranstaltungen dort gar nicht aufgeführt sind. Das ist eine Sache. Unsere Wanderausstellung ist in 13 Exemplaren in der ganzen Bundesrepublik, in der Schweiz und Österreich unterwegs. Mit diesem Erfolg hatten wir auch nicht gerechnet. Und wir haben jetzt schon 5-mal mehr Calvin-Kisten verkauft, als wir ganz am Anfang geplant haben. Da mussten wir permanent nachproduzieren. Calvin-Kiste? Geht es darum, das Image des Genfer Reformators zu verbessern, sind die kirchlichen Calvin-Netzwerke außerordentlich kreativ. Im Internet kann man sich mit Hilfe eines Prädestinators durch die Jahrhunderte beamen und Calvins Spuren suchen. Online kann man auch in einem Test den eigenen calvinistischen Faktor herausbekommen. Auf dem Kirchentag in Bremen lockte das Café Chez Jean Besucher. Reisen an die Wirkungsstätten Calvins nach Genf, Straßburg, Basel, Paris werden angeboten. Sogar ein kleiner Spielfilm wurde produziert. Extremliebhaber Calvins können sich gar eine Maske des Reformators aus dem Internet laden, mit deren Hilfe sie gänzlich in des Kirchenvaters Rolle schlüpfen können. Und dann eben gibt es dann noch diese Calvin-Kiste. Der reformierte Generalsekretär Jörg Schmidt öffnet sie. Das ist die Calvin-Kiste mit einem Bild von Calvin drauf, gezeichnet. Eine Karikatur kann man fast sagen, er predigt und erklärt den Leuten etwas, das sieht man. Und das wollen wir mit der Kiste praktisch auch, so dass man in den Gemeinden etwas sehen, wahrnehmen kann. Und wenn wir reingreifen, haben wir jetzt zuerst Bilder, Plakate, die das ein oder andere Vorurteil oder Urteil über Calvin aufgreifen. Zum Beispiel eine Beobachtung, die wir hatten. Es gibt Leute, die meinen, dass Calvin nichts für Kunst übrig hatte. Und da ist ein großes Plakat mit einem Bild des auferstandenen Herrschers der Welt drauf. Und wie ist das? Darf man das als Reformierte oder nicht? Calvin hat jedenfalls gesagt, alle Künste und Wissenschaften kommen von Gott her. Also müssen sie göttlicher Eingebung zugeschrieben werden. Also, wenn Sie so wollen, sowas wie Eyecatcher, die man hinhängen kann. Eins über die holländische Tomate, das verrate ich nicht, was das mit dem Calvinismus zu tun hat. Das müssen Sie selbst gucken. Eins ist mit einem Schwein drauf, einem Sparschwein. Sollen Calvinisten eigentlich immer nur sparen? Pastoren, die ihren Gemeinden Calvin nahebringen möchten, finden reichhaltiges Material, sogar für Kinder. Wir haben als Anschauungsmaterial 3 kleine Bilder, Büchlein. Eins in einem für Kinder geeigneten Format, Karikaturen, gemalte Lebensstationen Calvins. Tatsächlich, auch die kindgerechte Portionierung des sittenstrengen Reformators funktioniert. Unter dem Titel »Mit Calvin auf der Flucht« etwa will die Münchner reformierte Kirchengemeinde Kindern den Genfer Kirchenvater nahebringen. Die Kirchengemeinde im niederrheinischen Alpen fand ein noch schmissigeres Motto für ihren Kinderbibeltag: »Mit Herzblut«. Ein wenig zweideutig angesichts der Schuld, die der Jubilar Calvin in einem Ketzerprozess auf sich geladen hat. Für seine Irrlehre wurde der spanische Gelehrte Michael Servet mit dem Tod bestraft, maßgeblich auf Betreiben Johannes Calvins. Übereifrig hatte Calvin den Ketzer angezeigt und bereitwillig dem Gericht belastendes Material ausgehändigt. Kurz vor dem Gang zum Scheiterhaufen verweigerte Calvin dem Todgeweihten auch noch die Vergebung. Für die Leugnung der Dreieinigkeit Gottes starb Servet den Flammentod. Ist es eigentlich legitim, diese dunkle Seite des Reformators als sozusagen protestantisches Kavaliersdelikt vornehm zu verschweigen? Darf jemand, der einen Ketzer in den Tod befördert hat, als frommer Reformator gefeiert und gelobt werden? Wer diese Fragen mit Nein beantwortet, übersieht zweierlei. Zum einen waren auch andere große Reformatoren wie Martin Luther oder Philipp Melanchthon nicht zimperlich in der Wahl der Waffen, wenn es um den Kampf gegen Irrgläubige oder auch gegen aufständische Bauern ging. Zum anderen mag Johannes Calvin in seinem oft rüden Verhalten auch ganz dem Mittelalter verhaftet sein. Seine Theologie wirkt erstaunlich modern, ebenso seine Ethik. Geld und Reichtum etwa seien Geschenke Gottes, deshalb verpflichte Eigentum in besonderer Weise zur Barmherzigkeit gegenüber den Armen. Die Sätze, mit denen Calvin diese Sozialbindung des Eigentums anmahnte, wirken wie Wegweiser auch in der aktuellen Finanzkrise. Calvins Spuren in Hessen sind jedoch auch anderswo zu erkennen. Eine beschreibt Matthias von Kriegstein, der heutige Pfarrer der französisch-reformierten Kirchengemeinde. In der französisch-reformierten Gemeinde ist ein großer Strang, der auf Calvin zurückführt, der ja auch eine Bildungsanstalt in Genf gegründet hat, hier der Bildungsgesichtspunkt. Das hat angefangen 1959 mit der Bildung eines sogenannten theologischen Konviktes, auch mit der Schwesterngemeinde, der damals noch deutsch-evangelisch-reformierten Gemeinde. Während der Zeit des Nationalsozialismus hat sich die Betonung der Bildung sehr politisch ausgewirkt. An dem Predigerseminar der Bekennenden Kirche gewährten die französisch-reformierten Frankfurts Unterkunft. Teils illegal wurde hier der theologische Nachwuchs ausgebildet. Im Mittelpunkt stand Calvins Leitsatz, dass allein Gott die Ehre gegeben werde. Ein scheinbar einfacher Grundsatz, der gleichzeitig den nationalsozialistischen Allmachtsanspruch ablehnte. Welche politische Widerstandskraft ein auf Johannes Calvins Theologie gegründeter Glaube hat, wurde hier sichtbar. Bildung blieb bis heute ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit, erklärt Matthias von Kriegstein. Der Bildungsgedanke in der französisch-reformierten Gemeinde ist dann weiter so gegangen, dass Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts der erste evangelische Kindergarten in Hessen gegründet wurde. Die haben das 75 auf dem Kirchentag vorgestellt und eigentlich eher ungläubiges Staunen geerntet und haben das dann aber tatsächlich in die Tat umgesetzt, haben dann einige Jahre später gesehen, was ist jetzt mit der Gemeinschaft der Kinder von Behinderung und ohne Behinderung, haben auch Kinder mit schweren und mehrfachen Behinderungen aufgenommen, haben sich auch der HIV-Thematik gestellt und haben dann eine Grundschule gegründet, die heute auch noch als GmbH mit dem Evangelischen Regionalverband zusammen betrieben wird und die Landeskirche gibt dazu auch Zuschüsse. Auch andernorts prägen reformierte Kirchengemeinden mit ihrer Tradition die Kirchenlandschaft Hessens maßgeblich mit. Gegründet wurden die wenigsten im 16. Jahrhundert. Die meisten gehen auf den Flüchtlingsstrom der Hugenotten zurück, die am Ende des 17. Jahrhunderts aus Frankreich flohen. In ihren Siedlungen, von Neu-Isenburg bis Karlshafen, lebten sie den evangelischen Glauben reformierter Konfession. Lange lieferten sich die Reformierten auch in Hessen scharfe Auseinandersetzungen mit ihren lutherischen Glaubensgeschwistern. Schon 1556 war Johannes Calvin persönlich nach Frankfurt geeilt, um zu schlichten. Doch Frieden kehrte erst knapp 300 Jahre später ein. Heute existieren in Hessen sowohl eigenständige reformierte Kirchengemeinden als auch solche unter dem Dach der evangelischen Landeskirchen. Auch sie versuchen, ihr reformiertes Profil zu wahren. Das Alte Testament gilt ihnen viel, ebenso der Dialog zwischen Christen und Juden. Die Gottesdienste sind durch eine schlichte Liturgie geprägt, in der die Predigt im Mittelpunkt steht. Mit dem Verweis auf Johannes Calvin pochen sie auch auf die Eigenverantwortung der einzelnen Kirchengemeinden und wehren sich gegen eine zentral gesteuerte, übermächtige Landeskirche. Das alles im Namen Johannes Calvins. Gründe, sich nicht nur am 500. Geburtstag an diesen oft unterschätzten Reformator zu erinnern, gibt es also wahrlich genug. Und etwas scheint tatsächlich dran zu sein an dem Spruch, der das Etikett des Calvin-Weines ziert: In Calvino Veritas. Bei Calvin findet sich Wahrheit. Sehr zum Wohle. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.